Kundgabe 5678a. Empfangen durch Bertha Dudde am 17. und 18.05.1953. Erfüllung der Voraussagen. Katastrophe zuvor. Die Zeit ist erfüllet. Alles weiset auf das Ende hin. Doch nur die Menschen, die mir zustreben, sehen die Zeichen. Denn ihre Blicke sind himmelwärts gerichtet. Und also kommt ihnen auch von oben die Erleuchtung, und sie zweifeln nicht, dass nun in Erfüllung geht, was Seher und Propheten vorausgesagt haben in meinem Auftrag. Was ihnen selbstverständlich erscheint, ist völlig unglaubwürdig den Weltmenschen. Diese sehen mit anderen Augen wie jene. Sie sehen nur die Welt und leben daher auch der Welt und ihren Freuden. Und ihr Geist wird sich immer mehr verfinstern, je näher es dem Ende zugeht. Und für alle diese Menschen kommt zuvor noch ein Geschehen, das wohl ihre Gedanken wandeln könnte, das sie stutzig machen könnte, so sie nur etwas guten Willens wären. Ihnen will ich mich zuvor noch offenbaren, obwohl sie mich auch dann noch nicht zu erkennen brauchen. Sie sollen noch einmal dessen verlustig gehen, was sie gierig anstreben. Es soll ihnen wieder zerstört und genommen werden, irdischer Besitz, doch von einer Gewalt, die sie nicht verantwortlich machen können. Durch die Naturelemente will ich mich äußern, um sie zu retten. Wo noch ein Funken Glaube im Menschen ist, dort ist auch eine Rettungsmöglichkeit. Denn dieser kann noch in letzter Stunde die Gedanken hinwenden zu mir und einen Ruf emporsenden um Hilfe. Und ob er auch sein irdisches Leben verliert, dieser Ruf wird vernommen und sein Glaube ihm gelohnet werden im jenseitigen Reich, wo er Hilfe finden wird. Ich will nur einen anerkennenden Gedanken sehen, und meine Hand streckt sich jedem entgegen, um mich nun auch zu beweisen. Ich mache es euch wahrlich leicht, an mich zu glauben, wenn ihr nur die Probe machen möchtet, mich im Geist und in der Wahrheit anzurufen. Und darum mache ich noch einen letzten Versuch zu ihrer Rettung, zur Rettung derer, die noch nicht gänzlich meinem Gegner verfallen sind. Ich lasse die Erde erbeben und alle Hoffnung auf irdische Rettung schwinden. Und wo keine Hilfe mehr ersichtlich ist, kann ich allein noch Rettung bringen. Denn bei mir ist kein Ding unmöglich. Und wer in größter Not sich seines Kinderglaubens erinnert, wer diesen letzten Versuch macht, mich anzurufen, der wird es wahrlich nicht bereuen. Er ist gerettet für Zeit und Ewigkeit. Denn das irdische Leben zu verlieren, ist dann nur noch eine Gnade, wenn die Seele noch im geistigen Reich aufwärts schreitet. Die Naturgewalten werden zwar nicht immer als Äußerung meiner Macht und Kraft angesehen, doch die Todesangst gebärt mitunter andere Gedanken, als der Mensch sonst hatte. Und er kann in einer Sekunde mich erkennen und darum auch anrufen um Hilfe. Doch niemals gilt das Wort, das nur der Mund ausspricht, so das Herz unbeteiligt ist. Die Zeit ist erfüllet, zuvor aber kommt, was ich euch ankündigte und immer wieder ankündige, ein ungewöhnliches Naturereignis, das euch gemahnen soll an das Ende, das nicht lange danach folgen wird. Ich ermahne und warne euch ständig, meiner Worte zu achten, und ich mache euch aufmerksam auf die Zeichen der Zeit. Doch ich kann euch nicht zwingen, meine Worte als Wahrheit anzunehmen. Aber präget sie euch in das Gedächtnis ein, auf dass sie euch dessen gedenken lassen, der zu euch spricht und der wahrlich nur euer Bestes will, der euch erretten will vor dem Abgrund, dem ihr entgegensteuert, die ihr völlig ohne Glauben seid. Amen.